بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine geehrten Brüder und Schwestern, wie ihr Alhamdulillah abgestimmt habt, machen wir inshallah ta'ala eine kurze Erklärung, auch nur eine kurze Erklärung, weil Alhamdulillah genug Brüder das erklärt haben, zu dem Buch 200 Fragen und Antworten zu Aqidah, die es auch in der Übersetzung gibt, Alhamdulillah, von Sheikh Al-Hafiz Al-Hakimi. Und wir machen auch nicht lange rum, also wir werden jetzt keine große Einleitung machen zu dem Buch. Bezüglich Aqidah könnt ihr alles auf meiner Seite finden für Einführung, was ist Aqidah, was ist der Unterschied zwischen Tawhid und so weiter. Deswegen fangen wir direkt mit der ersten Frage an und ich lese aus dem Buch erstmal die Frage vor und vorher habe ich es abgeglichen mit dem Arabischen, das ist soweit in Ordnung, Alhamdulillah. Die erste Frage aus dem Buch ist, was ist die erste Pflicht eines Dieners? Und der Autor antwortet darauf, die erste Pflicht eines Diener Allahs ist zu wissen, wozu hat Allah den Menschen erschaffen. Er sagt weiterhin, dafür ist Allah ein Bündnis mit den Menschen eingegangen und dafür hat er ihnen seine Propheten und Bücher gesandt. Dafür hat er, also Allah subhanahu wa ta'ala, das diesseitige und das jenseitige Leben sowie das Paradies und die Hölle erschaffen, damit die Wahrheit wirklich wird und damit das Geschehenes geschieht, also damit der jüngste Tag eintrifft. Für diese Angelegenheit wird die Waage aufgestellt und das Aufgezeichnete, also das Buch, wird zum Fliegen gebracht. Deswegen gibt es Glück und Unglück und dementsprechend wird das Licht verteilt und wem Allah kein Licht gibt, für den gibt es kein Licht. Subhanallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Er sagt, die erste Pflicht ist zu wissen, wozu hat Allah subhanahu wa ta'ala einen erschaffen. Das bedeutet, dein Sinn des Lebens. Dass du herausfindest, was ist dein Sinn des Lebens. Dass du dich wirklich damit beschäftigst, mit dem Sinn des Lebens. Warum hat dich Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen? Wozu bist du auf dieser Welt? Alles, was auf dieser Welt hat, hat einen Sinn. Auch wenn man dies Zweck entwenden kann, sozusagen. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir ein Beispiel nehmen, das Essen hat einen Sinn und das ist, dass man das isst, um satt zu werden. Aber wie manche Idioten das auch machen, sie machen damit Essensschlacht. Ja, das kann man damit auch machen. Aber ist das der Sinn vom Essen? Nein, ist das nicht. Ja, das ist nicht der Sinn. Der Sinn davon ist, satt zu werden. Auch wenn man damit andere Sachen machen kann. Oder manche nehmen so Reisstücke als Dekos. Ja, das ist aber nicht der Sinn vom Essen. Und so ist auch der Mensch. Du kannst ein gutes Leben haben, du kannst einen guten Beruf haben, Familie, Hobbys und so weiter. Aber das ist nicht dein Sinn. Das ist eine Möglichkeit, was du auch machen kannst. Aber der Sinn von dir musst du herausfinden. Und er sagt, der Sinn, ja, du musst diesen Sinn erkennen sozusagen. Und was dieser Sinn ist, sagt der Sheikh, was dieser Grund ist, bringt er in der zweiten Frage als Antwort. Das werden wir inshallah ta'ala als nächstes Thema beantworten. Aber er sagt hier ganz, ganz wichtig, er erklärt hier, warum stellt er hier diese Frage getrennt von der zweiten. Und zwar, um die Wichtigkeit dieser Frage oder ja, um die Wichtigkeit der Frage sich klar zu werden. Jeder Mensch muss sich erstmal diese Frage stellen, um dann nach dieser Frage nach der Antwort zu suchen. Er muss wissen, warum, also er muss sich klar werden, warum es wichtig ist, sich diese Frage zu stellen, wozu hat mich Allah erschaffen? Und er sagt hier, dafür hat Allah ein Bündnis mit den Menschen eingegangen. Als Allah subhanahu wa ta'ala Adam a.s. erschaffen hat, hat er von seinem Rücken alle Menschen von Adam a.s. bis zum letzten Tag hervorkommen lassen und sagen lassen, Alastu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Er hat uns bezeugen lassen, auch wenn wir uns nicht daran erinnern können. Er hat uns alle bezeugen lassen, bin ich nicht euer Herr? Und wir haben alle geantwortet, Bella, natürlich. Ja, auf das wir nicht sagen, wir wussten von nichts, sozusagen. Und dieses Bündnis ist eingegangen mit den Menschen. Und er hat wegen dieser Sache hat er die Propheten und die Bücher gesandt. Er hat die Propheten geschickt als Postboten, als Benachrichtiger, als Botschafter für die Leute der Menschen. Mit ihnen hat er eine Bauanleitung, eine Anleitung für euer Leben mitgegeben. Eine Anleitung, dass wenn ihr diese Anleitung liest und diese befolgt, und diese Anleitung wird erklärt von dem Propheten, wenn ihr nach dieser Regelung geht, nach dieser Anleitung geht, dann werdet ihr ein gutes Leben im Diesseits und ein besseres im Jenseits haben. Und er sagt weiter, dafür hat er das diesseitige und das jenseitige Leben erschaffen. Nur das ist der Grund. Damit wir uns fragen, warum hat uns Allah erschaffen? Ja? Und wenn wir die Antwort wissen, das ist der Grund, warum er das Diesseits und das Jenseits erschaffen hat. So wie, er sagt weiterhin, der Autor sagt, so wie das Paradies und die Hölle erschaffen. Und das ist auch der Grund, warum er die Hölle und das Paradies erschaffen hat. Das Feuer und die ewige Glückseligkeit. Das ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala all diese Sachen erschaffen hat. Ja. Da, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, Surat al-Mulk, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُوا أَعْمَلًا. Damit wir euch prüfen, wer von euch die besten Taten macht. Wo? Im Diesseits. Und was gibt es dann für die guten Taten? Das Jenseits. Wer Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam ist und sein Bestes gibt, die schlechten Sachen lässt und den Guten sein Bestes gibt. Fattakullaha mastata'tum, ja, fürchtet Allah so gut ihr könnt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala ein gutes Leben geben, inshallah ta'ala, im Diesseits und das Paradies im Jenseits. Wer sich jedoch abwendet, wer Allah leugnet, wer Allah etwas beigesellt, der hat einen schlechten Ausgang. Dann sagt der Autor weiter, damit die Wahrheit verwirklicht wird. Damit das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns versprochen hat, wahr wird. Damit die Wahrheit eintrifft. Und damit das Geschehenes geschieht. Und damit der jüngste Tag passieren kann. Diese Frage, worum es sich dreht, beziehungsweise die Antwort für all diese Sachen, hat Allah subhanahu wa ta'ala all diese Sachen erschaffen. Naam. Und dann sagt der Autor weiter, für diese Angelegenheit wird die Waage aufgestellt und das aufgezeichnete Buch wird zum Fliegen gebracht. Ja, wegen diesem Grund, dieser eine einzige Grund, damit wir wissen, was ist diese Antwort, damit wir wissen, was ist diese Antwort auf diese Frage, was ist meine erste Pflicht als Diener, als Allahs Schöpfung, wegen diesem Grund wird die Waage aufgestellt. Wegen diesem Grund werden die Bücher zum Fliegen gebracht. Ja, weil die Bücher werden fliegen am jüngsten Tag. Die einen bekommst geflogen in die rechte Hand, die anderen in die linke, und die Heuchler werden ihre linke Hand nach hinten verstecken und ihre rechte Hand nach vorne heben, aber es wird ihnen zufliegen nach hinten, hinter den Rücken. Deswegen zum Fliegen gebracht. Er sagt, deswegen gibt es Glück und Unglück und dementsprechend wird das Licht verteilt. Glück und Unglück soll man hier nicht falsch verstehen. Deswegen gibt es die Glückseligkeit, kann man sagen. Die Glückseligkeit wäre vielleicht hier besser. Und die Unglücklichkeit, also die Trauer, so kann man das vielleicht besser übersprechen. Weil Glück und Unglück kann man so im Islam nicht sagen, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat alles vorher bestimmt, ist alles vorher geschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wusste alles, dass es passiert, bevor es passiert. Und er weiß alles, Alhamdulillah. Und dann sagt er weiter, dementsprechend wird das Licht verteilt. Welches Licht? Das Licht am jüngsten Tag, das du benötigst, um über die Brücke As-Sirat zu kommen. Ja, um über die Brücke As-Sirat zu bekommen. Und am jüngsten Tag, an jenem Tag, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Licht verteilt, das kann man nachlesen in Surat al-Mujadala, soweit ich mich erinnere, kann man das nachlesen, wenn das Licht verteilt wird und die Heuchler gehen den Gläubigen hinterher, sagen, waren wir dann nicht mit euch? Sagen, doch, doch. Ja, sagen, ja, gebt uns ein bisschen von eurem Licht ab. Wir waren doch mit euch. Und dann werden die sagen, geht zurück, da hinten findet ihr Licht. Und das ist dieses Licht. Dieses Licht, das man benötigt, um über die Brücke zu kommen. Und dieses Licht ist der Glaube, ist Iman. Je mehr Iman du hast, desto mehr ist dein Licht. Und subhanallah, wenn du viel Licht hast, ja, dann erstens, du gehst schneller und zweitens, die Hölle, die unter dem, das Feuer, das unter dieser Brücke brennt, das Feuer, was unter dieser Brücke brennt, das wird sagen, oh Gläubige, geh schnell, dein Licht schadet mir, subhanallah. Ja, Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, um wem Allah kein Licht gibt, für den gibt es kein Licht. Ja, subhanallah. Und wenn du kein Licht am jüngsten Tag bekommst, dann ist schon vorbei. Danach gibt es nichts mehr. Und wie kann man das Licht am jüngsten Tag bekommen? Durch den Glauben im Diesseits. Na'am. Das ist inshallah ta'ala eine kleine, kurze Erklärung zu den Sachen. Das kann man wirklich, man kann, alhamdulillah, zu jedem einzelnen Sache kurz, also lange eingehen. Man kann sehr viel sprechen über diese Sachen. Und ich habe jetzt auch extra die Antwort darauf weggelassen. Aber ihr könnt euch schon das denken. Ihr könnt euch das schon denken, dass das mit La ilaha illallah zu tun hat. Und die zweite Frage wird nochmal die Antwort darauf vertiefen. Aber im Grundeffekt, im Endeffekt geht das Ganze hier um La ilaha illallah. Weil La ilaha illallah ist der Grund, wozu alles erschaffen wurde. La ilaha illallah ist der Grund, warum das Paradies gibt, die Hölle gibt, Glückseligkeit, Unglücklichkeit, die Waagschale, die Bücher, all diese Sachen ist wegen La ilaha illallah. Na'am, barakallahu fikum, ihr seht, es ist jetzt schon über 10 Minuten geworden, subhanallah, obwohl wir es kurz halten wollten. Inshallah ta'ala, habt ihr einen Segen davon, könnt ihr Nutzen ziehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala belohnen. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.